we wish, and all we do is wait, and we hope, but never do we pray, cause we know that there's not much to say. We grow, but never do we change, we mold, we fold, we always rearrange your dream, when it is not a success. It's gotta be this one, I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one, it's you. It's gotta be this one, I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one, think of what you said and it eats me up, running through my head, so just beat me up so I can feel your pain. And no, I know that you do think of me not as a lesson learned but a fond memory, but I wish I never knew you, wish I never asked your name. It's gotta be this one, I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one, gotta be this one, I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one, it's you. Difficult. I know it's difficult. We've grown so far apart. But these ships don't sail away. They wait for another day. And they will float again. But oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no. Lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Think of what you said and it eats me up, running through my head, so just beat me up so I can feel your pain. And no, I know that you do think of me not as a lesson learned but a fond memory, but I wish I never knew you, wish I never asked your name. Das waren All the Luck in the World, eine Band aus Irland. Zu dritt sind sie und haben gerade eben ihr gleichbetiteltes Album veröffentlicht, davon war der Track Never zu hören. Ihr habt den Sunday Service, in der letzten Stunde gibt es noch Musik von The War on Drugs, We Are Catchers sind dabei, Joan S. Policewoman, Mac DeMarco, dann Musik von den Kaiser Chiefs und von Pau und hier aber erstmal ruhige Klänge von einer großen Dame des Indie-Rocks und zwar von Thalia Zedek. Thank you. Thalia Zedek hörten wir mit ihrem Track Fell So Hard. Die große Dame des Indie-Rocks kommt aus den USA. Ich glaube, Washington D.C. ist hier aufgewachsen, hat bei vielen, vielen Bands mitgespielt. Come natürlich, sollten allen von euch bekannt sein. Damals dann kongenial mit Chris Brocker zusammen am Songwriting beteiligt. Lifeskull oder auch Uzi sind andere Bands, bei denen sie mitgemacht hat. Sie kann von ihrer Musik eigentlich kaum leben, muss immer wieder aushelfen in Restaurants und in Bars und ist schon ein bisschen am Existenzminimum. Und trotzdem macht sie immer noch weiter als Musikerin und hat gerade eine EP aufgenommen namens Six. Darauf gibt es halt 6 Stücke drauf, unter anderem mit einem Cover von Freakwater. Der Track Flat Hand hat sie auch mit aufgenommen. Thalia Zedek, großartige Künstlerin. Sunday Service kommt ja aus Hamburg. Aus Hamburg kommen auch Pau. Das ist eine neue Band, wo unter anderem 2 Herren mitmachen, die früher mal bei der Band Yolanda musiziert haben. Jens Rainer Berg und Arne Kittler. Pau haben auch gerade eben eine EP veröffentlicht, auch mit 6 Songs drauf. Die heißt Populism und davon hier der sehr schöne Track In the Flashlight. Crazy fortunes, spending millions, crush the corners of our lives. Then the day came, glitz and glamour. Hit us from all sides. In the flashlight of the club lamps, we barely stop to move. Only dim sight, planes and hallways, channel to gate 102. On growing, completion is near. Nothing is fateful. We're sure we are here. The noise keeps on growing. Completion is near. Nothing is fateful. We're sure we are here. Rain, everything is crisp and clear. In the nighttime, silent neon, your voice the only sound we hear. Keeps on growing, completion is near. Nothing is fateful. We're sure we are here. The noise keeps on growing, completion is near. Nothing is fateful. Flashlight, das waren Pau von ihrer EP Populism, dieser Track. Und Pau, wie gesagt, Nachfolgeband von Yolanda, eine Post-Rock-Band aus Hamburg, falls sich jemand von euch noch erinnert, die vor einigen Jahren auch sehr, sehr schöne Musik gemacht haben. Sunday Service, übrigens Anfang April, fällt mir da gerade ein, wird diese Sendung jedoch tatsächlich 18 Jahre alt. Seit 96 gibt es den Sunday Service. Ich hätte gedacht, dass das so lange laufen wird hier. Und ja, mal schauen, wie lange das noch weitergeht mit dieser Radiosendung. Motivationsmails, was soll ich noch sagen, irgendwelche anderen Bekenntnisse, was auch immer, Hate-Mails auch gerne an mail@sundayservice.de. 18 Jahre läuft bestimmt nicht nochmal so lange, aber mein Gott, wer weiß, wie lange das hier am Mikro noch so weitergehen wird. Auch eine Frage mal, wie gut die Musik ist, die so rauskommt. Auch die nächste Platte ist extrem gut gemacht von Mac DeMarco, heißt Salad Days. Davon hier der Titeltrack. As I'm getting old, the chip upon my shoulder, rolling through life, you roll over and die. La la la la la la la la la la la la la la la. Oh, oh. Missing you, bit John. Silent days are gone. Remembering things just to tell them so. Mac DeMarco mit Salad Days, genauso als auch sein neuestes Album. Mac DeMarco ist ein Künstler aus Kanada, hat früher mal als Make-Out-Videotape Musik aufgenommen, da auch diverse Platten rausgebracht. Seit 2012 veröffentlicht er als Mac DeMarco seine Musik. Und Salad Days ist sein drittes Album. Ganz, ganz vorzügliches Songwriting, was so ja ganz klassisch klingt eigentlich, mit so ein bisschen Hauch, was so frühe CN Cake betrifft. Als die Band aus Chicago damals ihre ersten Platten rausbrachte, klang das ganz ähnlich entspannt wie hier das neue Album von Mac DeMarco. Wirklich ganz, ganz toll gemacht. Die Platte ist aber noch ein Track von ihm, Blue Boy. Worried by the world's eyes, worried looking down. I can see you looking down, but from the ledge you can see the river's edge. Look as I großartige Musik mit ganz, ganz, ganz viel 60s Appeal. Das waren We Are Catchers mit ihrem Track Water's Edge. We Are Catchers heißt auch das Debütalbum dieser Band, dieses Ein-Mann-Projekts, muss man sagen, aus Liverpool. Peter Jackson steckt dahinter. Der macht Musik nur eigentlich mit seinem Klavier und seinem Gesang und er macht aber gar nicht so einen Mersey-Beat-Sound, wie man ihn eigentlich sonst kennt aus Liverpool vielleicht, sondern eher so 60s-Pop Richtung West Coast, Los Angeles, Big Sur. Das ist das, was man so hier hört auf diesem neuen Album. Und das ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Nächster Track von We Are Catchers heißt Tap, Tap, Tap. Tap, tap, tap away. Es ist schon erstaunlich, wie dieser Peter Jackson alias We Are Catchers, was der für einen vollen Sound hinbekommt. Ich meine, nur Klavier, nur Gesang, er ganz alleine. Das klingt eigentlich wie eine komplette Band, die hier zu hören ist, aber es ist nur eine einzige Person. We Are Catchers alias Peter Jackson mit dem Track Tap, Tap, Tap. Und das hier, wie gesagt, vom Album We Are Catchers, Platte der Woche beim Sunday Service. Die Platte hat er nicht ganz alleine aufgenommen. Bill Ryder Jones hat bei einigen Tracks mitgeholfen, vielleicht auch das ein oder andere Mal die Gitarre dazu gespielt. Bill Ryder Jones kommt auch aus Liverpool und hat früher mal bei der Band The Coral mitgemacht, da auch eher 60s-verliebten Pop. Inzwischen ist er eher dem ruhigen Singer-Songwriter Tum zugetan mit seinen Solo-Sachen und hat hier als Produzent wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht, sondern vielleicht eher Tipps gegeben. Und weniger oder mehr sich im Hintergrund gehalten. Also tolle Platte hier von We Are Catchers. Für mich so ein bisschen eine Platte wie das Debütalbum von den Thrills, So Much for the City. Auch schon bestimmt 10 Jahre, als die Platte rauskam. The Thrills aus Irland, die auch so einen West Coast 60s Pop-Sound hatten. Vielleicht ein bisschen poppiger hier bei den We Are Catchers. Vielleicht ein Tick mehr aufgrund des Klaviers Richtung mehr Singer-Songwriter. Aber das sind Nuancen, die sich hier unterscheiden. Also tolle Platte hier. We Are Catchers. Davon noch ein Track. Where Are We? We'll be right back. Where are we? Das waren We Are Catchers. Das war We Are Catchers, eigentlich nur eine einzige Person. Und das ist hier Platte der Woche. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Da habe ich zwar gerade ein paar technische Probleme, was das Updaten des Inhalts betrifft, aber ich hoffe, dass sich das die nächsten Tage lösen lässt. Und dann gibt es auch wieder mehr zu, ja, zu Musik hier, die hier läuft beim Sunday Service, dann auch online nochmal hier und da nachzulesen. Die Kaiser Chiefs sind auch eine Band aus England, aus Leeds und haben immer schon provokante Titel als Albentitel gehabt. Zum Beispiel 2006, 2007 glaube ich rausgekommen, Yours Truly Angry Mob, dann darauf Off With Their Heads. Jetzt gibt es das neueste Album Education, Education, Education and War betitelt. Die Songs darauf nicht mehr ganz so spannend wie das, was die Kaiser Chiefs früher mal gemacht haben. Richtige Hits versuche ich hier vergeblich, muss ich zugeben. Trotzdem ein Track, Misery Company von den Kaiser Chiefs. Ah! Den Sunday Service, das gerade eben war, Joan S. Policewoman. Joan Wesser heißt sie eigentlich, kommt von der amerikanischen Ostküste und hat mit The Classic gerade eben eine neue Platte veröffentlicht. Ihr Track hieß Holy City. Todd Terje ist ein Musikproduzent aus Norwegen, der ja ziemlich gut etabliert ist in Richtung House, New Disco und auch Left Field Sounds. Hat viele Leute auch produziert. Franz Ferdinands Album zum Beispiel Right Thoughts, Right Words, Right Action, ein paar Tracks. Robbie Williams zusammengearbeitet, auch Hot Chip und so weiter. Und bringt jetzt sein erstes Album raus nach diversen Tracks, die er schon hier und da, sag ich mal, ziemlich gut platzieren konnte. It's Album Time heißt das Werk von ihm. Und hier kommt ein Track, wo Brian Ferry mitsingt. Der heißt Johnny and Mary und dürfte vielleicht einigen von euch auch bekannt vorkommen. Always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. He says he changes his mind more than a woman, but she made her bed. Running around, Materie hier mit ziemlich furchtbaren Synthesizer-Sounds, die mich so ein bisschen an Vangelis erinnern. Und der Track eben, Johnny and Mary, kann auch nicht von Brian Ferry gerettet werden. Der ist dann fast noch schlimmer als das Original. Das stammt nämlich von natürlich Robert Palmer. Johnny and Mary war in den 80er Jahren, 1980, ich glaube ein Dreivierteljahr in den deutschen Charts. Das lief rauf und runter. Ich hab's gehasst, diesen Song, und ich werde ihn, glaube ich, immer hassen. Auch auf dem Album It's About Time von Tortell ist dieser Track drauf, wie gesagt. Oh, ansonsten ist die Platte so ein bisschen blass geblieben, wenn man weiß, dass er kann. Hätte ich da eigentlich schon mehr erwartet. Kit Simius ist ein Typ aus Berlin. Der macht so Surf and Bass Musik. Und so heißt auch dieser Track hier. Surf and Bass, Kit Simius. Dick Dales Surfgitarre hier mit etwas Bass-Sounds unterlegt. Bei dem Track Surf and Bass vom Album Wet Sounds von Kit Simius, so einem Typen aus Berlin, der auf diesem Album manchmal auch so ein bisschen Favela-Funk-Ambition aufzeigt. Er kommt selbst aus Spanien ursprünglich und die Platte hier ganz nett gemacht. Das war das Sunday-Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Musikalisches, eine kleine Anregung hier und da. Das Finale wird bestritten heute von The War on Drugs, die Band aus Philadelphia, um den Songwriter, wie heißt er da noch gleich, Adam Granduce, veröffentlichte vor kurzem mit Lost in the Dream ihr drittes neuestes Album. Wie immer gekonnt, gut gemacht. Hoher Standard bei The War on Drugs seit Alben, seit Jahren schon. Und ja, hier kommen sie mit Under the Pressure. Euch vielen Dank fürs Zuhören. stuck to your eyes.